Erster David tat so, als wäre er verrückt vor Abimelech. Abimelech schickte ihn weg. David ging dann fort. Zweiter, ich will Jahwe immer loben. Mein Mund soll ihn immer preisen. Dritter, meine Seele freut sich über Jahwe. Arme Menschen sollen das hören und sich freuen. Vierter, lobt Jahwe mit mir. Lasst uns seinen Namen groß machen. Fünfter, ich suchte Jahwe oft. Er hörte mich immer. Er rettete mich vor allem, was ich fürchtete. Sechster, wer zu ihm schaute, wurde froh. Ihr Gesicht wurde hell. Sie mussten nicht traurig sein. Siebter, ein armer Mensch rief. Jahwe hörte ihn. Er half ihm aus allen Problemen. Achter, Jahwes Engel ist um die Menschen, die ihn fürchten. Der Engel rettet sie. Neunter, probiert und seht, Jahwe ist gut. Glücklich ist, wer bei ihm Schutz sucht. Zehnter, fürchtet Jahwe, ihr, die ihm gehören. Wer ihn fürchtet, hat keinen Mangel. Elfter, junge Löwen haben Hunger und leiden Not. Wer Jahwe sucht, hat alles Gute. Ihm fehlt nichts. Zwölfter, kommt her, Kinder, hört mir zu. Ich will euch lehren, Jahwe zu fürchten. Dreizehnter, wer will ein gutes Leben? Wer will viele glückliche Tage? Vierzehnter, sprich nichts Böses. Lüge nicht mit deinem Mund. Fünfzehnter, tu nichts Böses. Tu Gutes. Suche Frieden und folge ihm. Sechzehnter, Jahwe ist gegen die, die Böses tun. Er wird sie vergessen machen. Niemand wird sich an sie erinnern. Siebzehnter, Jahwe sieht die guten Menschen. Er hört, wenn sie rufen. Achtzehnter, sie riefen um Hilfe. Jahwe hörte sie. Er rettete sie aus allen Problemen. Neunzehnter, Jahwe ist nah bei traurigen Menschen. Er hilft denen, die sehr traurig sind. Zwanzigster, gute Menschen haben viele Probleme. Aber Jahwe rettet sie aus allen. 21. Jahwe beschützt ihre Knochen. Kein Knochen wird zerbrechen. 22. Schlechte Menschen sterben durch Unglück. Wer gute Menschen hasst, wird bestraft. 23. Jahwe rettet seine Diener. Wer bei ihm Schutz sucht, wird nicht bestraft.